Um es kurz zu machen, ich bin dann erst in Luxemburg gewesen, dann bin ich in Frankreich gewesen. 1935 im Juni bin ich von Frankreich, ich kriegte in Frankreich keine Aufenthaltsgenehmigung mehr, bin ich mit meiner Freundin nach Palästina gegangen. Nie mit der Absicht, da zu bleiben. Das kann ich, erinnere ich mich zum Beispiel, das Mädel, die wollte dann immer ein Kind. Und dann habe ich immer gesagt, du, Lotta hieß sie, meine Freundin, Lotta, wir sind hier in der Emigration, wir bleiben nicht hier. Wenn wir wieder nach Deutschland können, dann heiraten wir und dann gibt es auch ein Kind. So ist das Jahr 35 und dann kommt der Juli 1936, da hat in Spanien der Franco mit einer Handvoll Generale gegen die Volksfrontregierung geputscht. Und als das in Spanien losgegangen ist, da war für mich klar, Goldstein, jetzt hast du deinen Platz nicht mehr hier in Palästina, sondern jetzt hast du nach Spanien zu gehen. Als die KPD und die Komintern aufgerufen haben, nach Spanien zu gehen und dem spanischen Volk in seinem Kampf gegen Faschismus zu helfen, dein Platz ist jetzt in Spanien. Ich bin also mit dem Schiff nach Frankreich gefahren, bin nach Spanien gegangen. Wir kamen alle erst nach Albacete, das war der Ausbildungspunkt für die Kameraden der internationalen Brigaden, die aus 42 Ländern dort alle nach Spanien kamen, etwas mehr als 40.000, und wurden dort ausgebildet. Und als ich so 8 Tage dort in der Ausbildung war, fragten sie einen Abend nach dem Appell, wer kann Auto fahren? Auto fahren konnte ich schon. Und da kam ich sofort nach Madrid und kam in das erste Transportregiment der spanischen Volksarmee. Da hatten wir 3 Sorten Autos. Wir hatten eine GMC, General Motors, Lastwagen. In unserem ersten Transportregiment, das so wie in einem Infanterieregiment Bataillone sind, so waren bei uns die Bataillone, das hießen Eskadrone, Eskadron. Da gab es eine Eskadron, die hatten GMC-Wagen, also amerikanische Lastwagen. Ein zweiter Bataillon, das zweite Eskadron, die hatten französische Ford-Autos, Lastwagen Matt Ford. Und das dritte Eskadron, das hatte sowjetische Lastwagen. Wir haben die in Spanien Tres HC genannt. Das sind die kyrillischen Buchstaben SIS. Das S ist ja sowieso ungefähr wie so eine 3, Tres 3. Das I ist doch das ein H bloß, dass der Strich in der Mitte schräg ist. Und hinten das Werk in der Sowjetunion hieß ja Sojus Josef Stalin. Und das waren die SIS, das waren bei uns die Tres HC. Also das englisch-amerikanische Eskadron hatte die GMC, die amerikanischen Wagen. Das französischsprachige Bataillon hatte die Matford, die französischen Wagen. Und das deutschsprachige Eskadron, wo wir Deutsche waren, Holländer und Österreicher und alle sowas. Wir hatten die sowjetischen Lastwagen. Also auf guten Straßen waren diese Matfords und die General Motors Autos wunderbar. Da flitzten die. Bloß morgens, wenn wir dort im gebirgigen Gelände standen und es war bitterkalt, dann sprangen die nicht an. Und unsere sowjetischen, da machten wir ein kleines Feuerchen runter. Ja, ja, und dann sprangen die an. Und dann mussten wir die schönen Matfords und die General Motors, die GMC, anschleppen mit unseren SIS. Da war ich also erst bei diesem Transportregiment, während der Kämpfe in Madrid, in der Ciudad Universitaria und dann die große Jarama-Schlacht und dann kam die Schlacht Guadalajara. Da, weil wir, während der Kämpfe bin ich im Transportregiment gewesen. Dann kam ich zur Artillerie und war dann während der folgenden Kämpfe bis im Spätsommer, also erst bei Brunet und dann Quinto und Belchite war ich bei der Artillerie. Und dann im Dezember 1937, da haben wir Teruel erobert. Das war der letzte große Erfolg der spanischen Volksarmee. Da haben wir Teruel erobert und da haben dann die Faschisten im Januar ihre Gegenoffensive begonnen. Und bei den Verteidigungskämpfen bei Caspo und Alcaniz bin ich dann 1937 im Frühjahr verletzt worden. Und dann kam ich ins Spital. Und jetzt bin ich, wissen Sie, ich habe ja auf der Schule schon Französisch-Englisch gelernt. Und als ich in Frankreich war, 1933, 1934, habe ich mein Französisch so vervollkommnet, dass ich Französisch wie Deutsch spreche, heute noch. Dann bin ich nach Palästina gekommen, das war ja englische Kolonie, und da habe ich das Englisch, was ich auf der Schule gelernt hatte, vervollkommnet, sodass ich auch Englisch fließend spreche. Und irgendwie muss ich sagen, muss ich meinen Eltern danken, oder ich weiß nicht wem, ich lerne schnell Sprachen, ich lerne sie auch gerne. Und als ich 3 Monate in Spanien war, habe ich auch schon angefangen, Spanisch zu sprechen. Und als ich ins Spital kam, in dem ersten Spital, in dem ich dann war, in Vic, da hatten wir einen österreichischen Genossen, der sprach hervorragend österreichisch-deutsch. Und das war es auch. Aber im Spital hatten wir doch, also hatten wir Interbrigadisten aus allen 40 Ländern und er konnte mit seinem, er brauchte jemanden, der die Sprachen kannte und da hat er mich gefunden und ich kam ins Kommissariat und das haben die dann auch im Kommissariat in Barcelona spitz gekriegt, dass ich dort war und jedenfalls, ich wurde dann eingesetzt als Kommissar in ein Hospital in Santa Coloma de Farners. Und da war ich bis 1938, im September wurden ja auf Beschluss des Völkerbundes, die sollten die ausländischen Truppen aus allen spanischen Armeen, also bei uns, bei der Republik und auch bei Franco, zurückgezogen werden. Die Volksfrontregierung in der Republik hat sich daran gehalten, wir wurden zurückgezogen. Die Kameraden aus den Ländern, den sogenannten demokratischen Ländern, Franzosen, Engländer, Belgier, Holländer, Skandinavier, Amerikaner, die konnten nach Hause fahren und wir aus den Ländern, in denen Faschismus oder mehr oder weniger Faschismus war, also Italiener, Deutsche, Polen, Bulgaren, Ungarn, Rumänen, ja, wir konnten nicht in unsere Heimatländer zurück und wir lagen am Fuß der Pyrenäen bis Ende 1938, da rückten die Faschisten schon auf Madrid vor, auf Barcelona vor, und da wandte sich die spanische Regierung an die Leitung der Interbrigaden bei uns, ob wir nicht noch einmal bereit wären, nochmal an die Front zu gehen, um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Spanischen Republik die Möglichkeit zu geben, nach Frankreich zu fliehen. Und das war so der sogenannte zweite Einsatz der Interbrigaden. Wir sind fast also von uns deutschen Kameraden kann ich sagen, dass wir mit weit über 90% wieder an die Front gegangen sind. Österreicher etwas weniger. Aber die meisten von uns sind nochmal an die Front gegangen. Und dann haben wir also bis vor Barcelona verteidigt, mussten dann auch zurückweichen. Und am 10. und 11. Februar 1939 ist die Masse der Interbrigadisten über die spanisch-französische Grenze nach Frankreich gegangen. Und in Frankreich wurden wir interniert. Eigentlich hatten wir ja auch für Frankreich in Spanien gekämpft, nämlich hatten verhindert, das, was die Nazis sich gedacht hatten, dass sie, wenn der Franco siegt, dass sie dann, wenn sie den Zweiten Weltkrieg machten, die Franzosen dort nach Spanien in Front hatten. Aber die Franzosen haben sich nicht sehr gastfreundlich benommen. Die haben uns am Mittelmeer ein Stück Strand, da haben sie Stacheldraht drumherum gemacht und da war nichts. Da haben sie uns eingesperrt. Das eine Stück Strand, das hieß Saint-Cyprien, und das zweite war 30, 40 Kilometer weiter. Das war Argelès. Das waren die ersten beiden großen Lager, wo wir Interbrigadisten und auch viele Flüchtlinge aus Spanien hinter Stacheldraht gesperrt wurden. Da war wirklich nichts. Wer seine Notdurft verrichten wollte, der musste ins Meer gehen. Und die Wellen, die plätschern ja immer zum Strand hin und musste aufpassen, dass er nicht das, was seine vorher einer da runtergelassen hatte ins Meer, ihm an die Beine klatschten. Und zu essen kriegten wir dort Garbanzen, das sind diese Kichererbsen und Stockfisch. Und wenn man die nicht 24 Stunden mindestens vorher einweicht, dann kriegt man die nicht weich gekocht. Und dazu kriegten wir Stockfisch, den muss man auch eigentlich einweichen und wässern, bevor man dann schon, kann man schon leckeres Essen rausmachen. Aber so wie wir kriegten das morgens und das musste zum Mittag zu essen gemacht werden. Also es war eine elende Zeit. Und nachdem wir eine Zeit lang dort in Saint-Cyprien waren, da kamen wir in ein zweites Lager nach Gurs. Und dort in Gurs waren wir dann bis zum 1. September 1939, als die Faschisten den Zweiten Weltkrieg entfesselten durch den Überfall auf Polen, durch dieses Manöver, das sie dort machten, mit dem betrügerischen Manöver da. Gleiwitz, ja. Jedenfalls, wir machten eine Versammlung, wir Interbrigadisten, Deutsche, Polen, Italiener, Tschechen, machten eine Versammlung und beschlossen, wir melden uns freiwillig in die französische Armee unter einer einzigen Bedingung, wir wollen an die Front gegen Hitler-Deutschland. Das teilten wir der Lagerleitung mit und so nach einer Woche ungefähr riefen die uns dann wieder. Wir waren so eine Verhandlungskommission, wo wir aus allen Nationalitäten einen Kameraden drin hatten. Und dann riefen die uns wieder und dann sagte uns der Lagerführer, Oberst der französischen Garde Mobile, sie danken uns sehr für unsere Bereitschaft, Frankreich zu helfen. Wenn wir Frankreich wirklich helfen wollen, dann möchten wir uns doch freiwillig in die Fremdenlegion melden und die Aufgaben der Fremdenlegion in Nordafrika übernehmen, dann könnten Sie die Fremdenlegionäre nach Frankreich holen, das wären gut ausgebildete Soldaten. Wenn Sie wissen, wer gut ausgebildete Soldaten, die gerade 30 Monate Kriegserfahrung hinter sich hatten, waren wir. Die Garde Mobile, die hatten Erfahrung, wie man Völker mit der Knute niederhält. Und das sollten wir machen, und da haben wir den Franzosen gesagt, wir sind Freiwillige der Freiheit, wir sind keine Söldner, wir gehen nicht in die Fremdenlegion. Die Reaktion der Franzosen war dann, dass sie gut 14 Tage später in einer Nacht- und Nebelaktion so nicht ganz 50 Kameraden von uns verhaftet haben und in ein Straflager nach Le Vernay gebracht haben. Und sie dachten, wenn sie die Anführer wegnehmen, dass sie dann die Masse der Interbrigadisten schon für die Fremdenlegion kriegen. Die hatten ja auch ein paar Spitzel bei uns, ja, und wussten genau, wer so die leitenden Kameraden waren. Und darum haben sie schon also die 849, die wir da waren, die sie da verhaftet haben, sie haben schon ziemlich die Richtigen gegriffen und dachten, jetzt kriegen sie die Masse. Haben sich aber haben sich geirrt. Sie haben nicht mal eine Handvoll Interbrigadisten gekriegt, die in die Fremdenlegion gegangen sind. Wie gesagt, uns haben sie in den letzten September- oder 1. Oktobertagen in dieses Straflager Le Vernay gebracht. Im Dezember sind die anderen alle nachgekommen und da waren wir wieder zusammen. Ich bin bis zum Juli 1942 in diesem Lager Le Vernet gewesen. Im Januar 1942, am 20. Januar, hat doch in Berlin die berüchtigte Konferenz in der Villa am Wannsee stattgefunden, wo eine große Runde von Ministern und Staatssekretären unter der Leitung von dem Nazi Heiderich beschlossen haben, die sogenannte Endlösung der Judenfrage. Dieses Nazi-Gesindel hat doch nie den Mut gehabt zu sagen, was sie vorhatten. Als sie 1938 hier in Deutschland ihren Pogrom gegen die Juden gemacht haben, wo sie in allen Städten die jüdischen Gotteshäuser, die Synagogen angesteckt haben, wo sie die jüdischen Geschäfte, die Fensterscheiben eingeschlagen und ausgeraubt haben, in die Wohnungen eingedrungen sind und dort die Bürgerinnen und Bürger auf die Straße getrieben haben und diesen Pogrom, den sie 1938 im November in Deutschland gemacht haben, das haben sie ja Kristallnacht genannt. Und als sie beschlossen haben, alles, was sie an Juden kriegen können, umbringen, das haben sie Endlösung genannt. Also so waren diese Logen. Jedenfalls, als sie das in Berlin beschlossen haben, da haben sie auch, hatten sie ja in Frankreich, als sie Frankreich besetzt hatten, in dem französischen Marschall Pétain und noch ein paar anderen, haben sie Kollaborateure gefunden. Und die haben dann also auf deutschen Befehl durchgeführt, was sie sollten. Sie haben Juden eingesammelt, wo sie sie fanden. Und so haben sie bei uns im Lager Vernet zum Beispiel vier deutsche Interbrigadisten, einen Genossen, der kein Interbrigadist war, einen polnischen Kameraden und einen litauischen Kameraden verhaftet, nach Paris gebracht. Und von Paris sind wir dann im Transport nach Auschwitz gekommen.